Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch zur 10. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute am 7. September, wir beginnen um 20.32 Uhr. Mein Name ist Marco, ich werde das heute moderieren. Protokoll macht der Elder und wir sind beschlussfähig. Das heißt, wir sollten zunächst einmal das Protokoll der vergangenen Sitzung genehmigen. Gibt es Einwände oder Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir das einstimmig angenommen. Vielen Dank. Und kommen zu den Berichten des Landesvorstands, beginnend mit Sven. Klar, gerne. Derzeit bin ich viel, weil es gerade in die Hochphase geht. Wie ich es euch ja schon gesagt habe, ich bin gerade sehr viel mit Kampagnenarbeit unter anderem beschäftigt, wo ich ja auch in meiner Position, also wegen meinem Background von damals als Aktivist und jetzt auch für die Piraten eingeladen wurde, bei Bildungswende jetzt beschäftigt. Dann gab es halt Arbeit rund um den Podcast Krähennest, da ist die erste Folge fertig, da kann meinetwegen gleich noch Janis ein bisschen näher drauf eingehen. Ansonsten derzeit noch Lokalarbeit in Wuppertal. Ich arbeite rund um die Regionalverbandsgründung. Erstes Kennenlerntreffen für die verschiedenen VKVs ist eine Organisation. Der Spruch für eine Regionalverbandsgründung ist aber zumindest aus meinem VKV heraus gegeben. Ich weiß, aus Solingen ist das auch. Remscheid haben wir ein Neumitglied, da muss ich noch Kontakt herstellen. Aber ist prinzipiell gegeben. Das heißt, das sieht schon mal gut aus und geht in die richtige Richtung. Ansonsten kann ich berichten, dass die NRW-Marina als Einzeltermin soweit gesichert zu sein scheint. Wir haben die Zusage für das erste Dezemberwochenende. Das heißt, da ist es jetzt lediglich noch eine Sache von Finalbeschluss für den Termin fassen, Vertrag etc. Da sieht es aber gut aus, dass das entsprechend getrennt voneinander steht. Ansonsten zwar transparent meine kommenden eigenen Termine in den nächsten Wochen. Ich bin morgen auf einer Online-Veranstaltung zum Campaigning im Europäischen Parlament. Konnte man sich für anmelden, habe ich so am Rande mitgekriegt. Am 15.09. nehme ich selber am Klimastreik in Wuppertal teil. Am 20.09. ist Weltkindertag, da werde ich vermutlich auch technisch in Köln vor Ort sein. Am 22.09. bin ich auf dem Fachtag Die Welt nach Facebook, Twitter und YouTube, eine neue Generation des Internets vor Ort. Da habe ich heute auch die Zusage für den aktiven Workshop bekommen. Und am 23.09. habe ich eine Teilnahme mit Redebeiträgen beim bundesweiten Bildungsprotesttag in Köln. Da sind auch ein paar prominente Besucher wie die GEW Gewerkschaftsbundesvorsitzende. Da kommen noch der Netzlehrer zum Beispiel, Bob Blume, mit. Und ich freue mich dort auch, einen Redeslot zu haben. Danke, Sven. Da lohnt sich ja schon fast eine Zweitwohnung in Köln bei dir. Ja, langfristig will ich ja auch meinen Master dort machen. Also ist tatsächlich ein guter Gedanke. Okay. Gut, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, machen wir am Ende unserer ganzen Tätigkeitsberichte. Ich mache dann mal weiter. Bei mir war nicht so viel, weil Internet und so. Ich hatte den Einladungstext für die Marina fertig machen lassen und von Janis gegengecheckt. Ist jetzt auch als Blogbeitrag raus und wird auch auf Social Media verbreitet. Dann hatte ich doch noch mal kurz so die Konditionen, was wir so brauchen für ein LPT, formuliert, in ein Pad geschrieben, weil wir da ja schon bald wieder in Planung gehen wollen für einen LPT 24.1. Dann habe ich eine Übersichtsseite für die EU-Wahl gebastelt, da kommen wir später nochmal zu. Wir hatten eine AGÖ-Sitzung und ansonsten noch so ein bisschen Kleinkram. Das war's von mir und dann wäre der Wolf als nächstes dran. Ja, schönen guten Abend. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon beim letzten Mal hatten oder nicht, ist auch egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Rechenschaftsberichte der noch ausstehenden Kreisverbände Rhein-Erft und Ennepe-Ruhr. Gut, danke fürs Mitschreiben, weil ich in dem Pad nämlich nicht schreiben, in dem neuen. Ansonsten auch Tickets bei Fraktionssitzungen auf kommunaler Ebene beziehungsweise Kreislastsitzungen und genau, das Übliche halt. Danke dir und hast du den Link gesehen, 2030 im Mumble-Chat? Versuch nochmal über den Link reinzugehen, weil du solltest auch in den Pad schreiben können. Nee, dieser Link wird bei mir nicht mehr angezeigt, wahrscheinlich, weil ich zu spät reingekommen bin. Weil ich komme heute zu spät und muss aber auch früher wieder raus. Um 20.15 oder 21.15 ist noch ein Kundentermin. Da wäre der Link nochmal. Dankeschön. Okay, danke dir. Der Bali ist nicht da, dann ist der Janis als nächstes dran. Ja, bei mir auch der Podcast natürlich. Die erste Folge ist, wie Sven gerade schon erwähnt hat, fertig und veröffentlicht auf Spotify. An der Veröffentlichung auf dem Krähennest arbeite ich noch, weil WordPress, da bin ich noch nicht so firm drin. Ich arbeite dran und auch an einem Blogbeitrag arbeite ich gerade, der dann, sobald da der Podcast auch auf dem Krähennest ist, veröffentlicht wird. Und ansonsten Tickets geschubst, Spam, der ganze Kram. Dir und Tuffa. Ja, Abend. Ich würde mich bei meinem Tätigkeitsbericht vornehm zurückhalten, weil ich das bei meinen Tätigkeiten auch getan habe die letzte Woche. Das tut mir leid. Okay. Hast du Urlaub gehabt? Das Gegenteil. Ganz viel Privates und Arbeit um die Ohren. Dann wäre als nächstes die Sandra. Hallo. Ja, ich habe das Übliche gemacht. Also viel Social-Media-Arbeit, was ja momentan ein bisschen bedeutet, dass man auch versucht, auf andere Kanäle zu wechseln, weil das mit Twitter ja nun wirklich langsam den Bach runtergeht. Da deswegen auf bei den anderen Plattformen wie Mastodon, dann die AGÖA zur Marina, war auch beim AGÖA-Treffen letzten Freitag und habe auch ein paar Tickets geschubst und Spams beseitigt. Danke dir. Und dann haben wir noch den Martin. Ja, bei uns geht es wieder auf kommunaler Ebene los. Und von daher habe ich an vielen Ausschusssitzungen und Fraktionssitzungen teilgenommen. Und es trudeln auch wieder die ersten Einladungen ein zu... ich habe zum Beispiel vom Jugendparlament eine Einladung bekommen, die sich gerne mit den Ratsmitgliedern treffen wollen. Und das Treffen findet dann am Samstag statt. Und das war so meine Tätigkeit. Okay, danke dir. Gibt es Fragen oder Anmerkungen zu unseren Berichten? Gerne auch aus dem ZuhörerInnenraum. Ich weiß nicht, ob mein Audi teilweise in Ordnung ist, weil ich habe eine Rückkopplung aus der Leitung. Ich wollte mal fragen, hätte die Einladung für die VKV Duisburg für den 22.09. reingereicht? Da ist bis jetzt nichts passiert. Dann habe ich nach wie vor die Anfrage gehabt wegen der Kostenerstattung der letzten VKV-Sitzung in Duisburg, die 40 Euro. Weil der Kollege hatte das vorgestreckt. Und wenn wir uns am 22.09. uns wieder treffen, wenn da wieder 40 Euro fällen, wieder in der Praxis abläuft. Und dann wollte ich fragen, wir haben bei den 50 Euro auf unsere Mitgliederversammlung beschlossen, laut Protokoll. Normalerweise müssten wir dann keinen extra Antrag stellen. Da hätte ich gerne meine Meinung. Dann kommen noch die Fahrtkosten für das Postland in Betracht und die eventuelle Verlegung des Postlands auf die von mir genannte Adresse. Weil dann entfallen die kompletten Fahrtkosten für den Landesverband. Reinhard, Gott sei Dank, ja, du bist wesentlich besser zu verstehen. Das war aber jetzt sehr viel auf einmal. Also ich habe, das erste war, ihr wollt bereits am 22. September noch eine Mitgliederversammlung machen. ich habe das Ticket jetzt gesehen, das ist vom 3. September. Ihr habt auf eurer letzten Mitgliederversammlung dich als Büropiraten gewählt. Das heißt, im Prinzip könntest du die Einladung entsprechend selber versenden. Das ist richtig, ich habe aber die Mitgliederdaten nicht. Ja, das ist richtig. Die würdest du dann von uns bekommen. Das kann die Tatjana fertig machen. Sie kommt auch gerade ins Sprechenraum. Das sind dieselben wie zur letzten KNV. Da gab es bei euch keine Änderungen. Ja, ich wollte eigentlich die offizielle Liste haben, oder wenn ich sie bekomme. Dann kann ich alle einladen, die können dann kommen oder auch nicht. Frage von mir, wie ist denn die Einladung beim letzten Mal gelaufen? Hat der Landesvorstand eingeladen? Ja. Okay, dann müsstest du diese Liste noch bekommen, um einladen zu können. Ist das richtig? Ich habe keine Links bekommen und keinen Link bekommen, wo ich irgendwas verwenden kann. Genau. Können wir dem Mann sowas zur Verfügung stellen als Büropirat? Ich denke ja, oder? Was für eine Einladungsfrist habt ihr? Bei 22. sind wir knapp, die mal sauen. 22.09. wäre das jetzt nochmal erstmal. Ja, es geht ja um die Einladungsfrist. Ich weiß ja nicht, was ihr beim letzten Mal, habt ihr euch irgendwie so eine Art Geschäftsordnung gegeben, dass ihr eine Einladungsfrist habt für Mitgliederversammlungen und so weiter? Wir haben keine Einladungsfrist, wir haben eine Geschäftsordnung vergeben, die habe ich euch auch zugestellt, mit der alles in gewisser Fassung. Und eine Einladungsfrist haben wir uns nicht aufgeschrieben, weil nämlich die Wahlen finden ja nicht statt. Okay, Tatjana, kannst du dem Reinhard dann die Daten zukommen lassen? Verschlüsselung geht, Reinhard? Haben wir das vorliegen von dir oder müsst ihr euch da noch austauschen? Ich will alles noch übergeben und zum Laufen lassen, weil mit der Verschlüsselung habe ich so technische Probleme. Sorry, kannst du ein bisschen langsamer nochmal sprechen? Mit der Verschlüsselung habe ich ein paar technische Probleme bei mir. Macht der LV dann eben, dann hat sich das fertig. Erstmal, da ich das mache, habe ich mehrere Fragen. Erstens, wenn ihr euch keine Einladungsfristen gegeben habt, gelten ja unsere normalen und dann sind es 4 Wochen. Zweitens, bräuchte ich einen Einladungstext, den ich verschicken kann. Und ich mache euch das gerne fertig. Allerdings brauche ich das dann alles bis Sonntag oder bis spätestens Dienstag, weil ich dann am Freitag auch im Urlaub fahre und dann keine Zeit mehr habe. Also den Einladungstext habe ich euch geschickt. Da liegt ein Ticket vor, die Nummer weiß ich jetzt nicht auswendig. Und ist im Prinzip das dann fertig. Kann das der DAFO bestätigen? Hallo allerseits. Am 22.09. fangen wir so langsam mit Aktivitäten an. Das Piratenbüro des VKV Duisburg lädt zu einer Mitgliederversammlung am Ort und so weiter. Und anhängend ist unten drunter auch noch eine Tagesordnung. Ja, die haben wir direkt eingebaut. Allerdings ohne Verschlüsselung mache ich das nicht. Nee, also ohne Verschlüsselung müssten wir als Landesvorstand das nochmal verschicken. Sehe ich das richtig? Ja, kann ich auch nicht hören. Geht dann aber erst frühestens Dienstag. Wobei das natürlich jetzt immer noch nicht das Problem mit der Einladungsfrist löst. Nee. Ja. Also wenn ihr nichts anderes beschlossen habt, dann ist das eine Einladungsfrist von 4 Wochen und diese Einladungsfrist reicht zum 22.09. nicht. Das heißt, da müsstet ihr euch dann nochmal ein entsprechendes Datum suchen, wo das für euch möglich ist, mit ein bisschen mehr als 4 Wochen Vorlauf. Und dieses Datum müsste dann halt bis spätestens Dienstag noch Tatjana erreichen. Gut, mache ich so. Ich für morgen ein Telefonat, dann habt ihr dann am Samstag über den normalen Ticker und dann kann derjenige, der den Ticker abfragt, das der Kollegin weitergeben. Alles klar, das klingt nach einem Plan. Gut, die nächste Frage war, wie läuft das mit den Kosten von 40 Euro? Die bezahlt worden sind vom Kollegen. Beim letzten Mal, da hattet ihr ja auch einen Antrag gestellt. Ja, weil da waren wir noch keine Volker vor, da haben wir alles richtig gemacht. Jetzt haben wir auf der Mitgliederversammlung beschlossen, dass wir ein Budget von 50 Euro brauchen haben. Aber für eine Mitgliederversammlung für 50 Euro können uns genehmigen, aus dem Budget der VKV Duisburg. Und wir sind konkret der Meinung, dass wir da keinen konkreten Antrag mehr stellen müssen. Doch, ihr müsst als VKV immer einen konkreten Antrag stellen für alles, was ihr ausgibt, ob es jährliche oder monatliche Kosten sind, genauso wie einmalige Kosten und genauso wie ich euch das auch schon mal beschrieben habe, mit 2 Mitgliedern in CC eine E-Mail an Vorstand@. Entschuldigung, was? Was hast du gesagt? Der Kurt sieht da datenschutzrechtliche Probleme. Dann habt ihr aber generell ein Problem, weil der Datenschutz ist alleine durch Nicht-Verschlüsselte relativ schwierig zu handhaben. Und zweitens ist das natürlich so eine Sache, was ihr auf eurer Mitgliederversammlung beschließt, ist kein Auftrag an den Landesverband. Deswegen wäre das sinnvoll, wenn du oder der Kurt uns das mitteilt, ne? Und dann in CC den Vorstand setzt und sagt, hier, da ist das Konto, das beantragen wir, bitte her damit. Ja, geht es ja nicht um den Antrag an sich, es geht nicht um die E-Mail-Adresse im CC. Wenn überhaupt, macht er dann nur im PC-Verfahren. Völlig egal, wenn er dann zufrieden ist, dann soll er. Ja, wenn ich bei der LV nicht zufrieden bin. Wir brauchen 2 Menschen im CC. Zur Not geht auch ein Duisburg-Mitglied und ein weiteres Mitglied. Das kann einer aus dem Vorstand sein. Dann aber bitte darauf hinweisen, warum und weshalb das anscheinend in Duisburg nicht möglich ist, einen Finanzantrag mit 2 UnterstützerInnen im CC zu beantragen. Ist der Datenschutz im CC-Verfahren? Steht dann auch nicht, aber steht da drauf und gibt Schwierigkeiten. Ja, das können wir dann jetzt hier auch nicht klären. Wie gesagt, alternativ ein Duisburger Mitglied im CC und die zweite Unterstützerin macht dann jemand von uns. Aber wir brauchen dafür einen formellen Finanzantrag, ne? Das kriegen wir hin. Weil, okay, gut. Gut, dann haben wir das jetzt geklärt. Punkt 1, ihr sucht euch noch ein neues Datum für die Mitgliederversammlung und zwar ganz, ganz zügig, weil die Tatjana das eigentlich so schnell wie möglich braucht, um die Sachen noch rauszustecken. Das zweite ist der Finanzantrag, den ihr dann dazu noch stellen müsstet. Und war da noch was Drittes, was du vorhin erwähnt hattest? Ja, die Fahrtkosten zum Postamt dahin. Das sind Fahrtkosten für mich. Einmal bin ich jetzt gefahren von Duisburg-Homberg nach Hause, einmal über den Rhein nach Marxen, nach Hamburg. Von Hamburg aus wird sich dann meine, da musste wieder zurück, da waren dann 20 Kilometer hin und zurück. Den Antrag wollte ich stellen persönlich, habe ich da geschrieben. Und die Kosten würden entfallen, wenn die Post auf das von mir genannte Postamt umgeleitet werden, weil da kann ich zu Fuß hinlaufen. Sorry, Alter, ich habe dich, glaube ich, übersehen. Du hattest eine Wortmeldung. Ja, da ging es gerade doch um den Finanzantrag an sich, aber das habt ihr jetzt gerade schon gelöst. Alles gut, das ist jetzt weg. Ich versuche das gerade jetzt nur noch eben jetzt in Aktuelles aus den Kommunen mit zu protokollieren, was hier gerade läuft, weil wir sind ja eigentlich in Fragen an den Vorstand. Ja. Ja, ich hatte auch meine Telefonnummer hinterlassen, kam ja auch keinen Anruf, ne? Ja, okay. Also mit den Fahrtkosten, wie gesagt, wenn ihr Geld ausgebt, müsst ihr vorher einen Finanzantrag machen und der in der beschriebenen Form. Es tut mir leid, das geht irgendwie nicht anders. Kriegen wir alles hin, machen wir alles. Ja, in der Zweite ist ja so dramatisch. Die nächste Fahrt zum Postamt ist erst in 4 Wochen. Und bis dahin kann man leider eventuell auf ein anderes Postamt umlegen. Dann habt ihr keine Kosten, weil die Fahrerei für die Patrouille okay. Bedeutet. Gut. Dann sind wir mit dir soweit durch, ja? Ja, soweit ich im Moment überblicken kann, ja. Danke. Ja, sehr gerne. Gibt es sonst noch Fragen oder Anmerkungen? Gut, dann mache ich weiter. Berichte Statistik. Mitgliederstand heute 1391, davon stimmberechtigt 623. Fahrkassenbestand ist schon etwas älter, dass der Martin das nachgezählt hat. 158,48 Euro, Stand 31. Mai. Dann haben wir das GLS-Girokonto, Stand heute 10.036,88 €. Das Zinsertragskonto unverändert 29,99 €. Stadtsparkasse Düsseldorf-Girokonto 61.221,33 €. Und das Renditenkonto 186.745,81 €. Eure VKV-Kontostände in der aktuellsten Übersicht findet ihr auch immer auf unserem Vorstandsblog, also vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände. Gibt's Fragen, Anmerkungen dazu? Dann mache ich weiter mit den Terminen. 8. bis 10. September, 3. Parteienkongress in Leipzig, da haben wir auch ein Ticket zu. 22. September, Sven hat es schon erwähnt, Fachtag vom FSFE, die Welt nach Facebook, Twitter und YouTube. Stand der Dinge ist, glaube ich, Sven, dass wir beide auch da sind. Ich weiß nicht, ob sonst noch jemand aus dem Vorstand sich angemeldet hat. Die Veranstaltung ist mittlerweile ausgebucht. Das freut mich irgendwie auch sehr. 23. September, bundesweiter Bildungsprotesttag in Köln, hatten wir auch gerade schon drüber gesprochen. Am 8. Oktober sind Landtagswahlen in Bayern und Hessen und die Kammerwahlen in Luxemburg. Am 17. Oktober bieten wir nochmal eine Datenschutzschulung an von 18 Uhr bis ca. 19.30 Uhr. 25. November ist unsere Marina NRW in Fellbad. Da gibt es auch einen Link zum Wiki und einen Link zum Blogbeitrag. Noch nicht terminiert und sehr, sehr spannend. Bundesparteitag 23.2 findet im November oder Dezember 2023 statt. Hoffentlich nicht zeitgleich mit unserer Marina. Dann haben wir am 31.01. die Deadline der Bundesgeschäftsstelle für unbestätigte Unterstützungsunterschriften. Und am 1.03. ist die Deadline für die bestätigten Unterstützungsunterschriften. Auch noch nicht terminiert, der Landesparteitag 24.1, aber wir hatten in der Klausur darüber gesprochen, das vorletzte Aprilwochenende ins Visier genommen. Ja, und am 9. Juni sind die Wahlen zum Europaparlament. Gibt es Termine, die wir vergessen haben? Wenn das nicht der Fall ist, dann kommen wir zu den Anträgen. Und zwar haben wir einen Antrag, Ticketnummer 510110, von Sven. Sven, magst du den selber vorstellen? Klar, das ist ein Antrag auf Unterstützung des bundesweiten Bildungsprotesttages. Ich verlese einfach mal: Der Landesvorstand möge beschließen, die Kampagne Bildungswende jetzt und ihren Aufruf zum bundesweiten Bildungsprotesttag am 23.09.23 in Köln zu unterstützen. Hierbei erklären wir uns bereit, über unsere eigenen Social-Media-Kanäle den Aufruf zur Mobilisierung zu unterstützen und zu verbreiten. Der Landesvorstand erklärt sich bereit, den Aufruf an die Mitglieder zu teilen und somit möglichst groß in Köln Präsenz zu generieren. Darunter findet ihr auch nochmal die Informationen zur Kampagne. Ich bin jetzt seit 3 Monaten in Zusammenarbeit mit dem Trägerverein Schule muss anders aus Berlin an der Kampagne am Arbeiten. Köln hat das mit Abstand beste Kundgebungsprogramm bundesweit mit vielen prominenten VertreterInnen aus dem Bildungsbereich. Genau, die letzte bundesweite Organisation, wo es einen Versuch in die Richtung gab, das war Wir werden laut. Die ist ja ebenfalls durch mich initiiert worden, ist aber leider damals durch den Ukraine-Krieg überschattet worden. Und es sind viele Forderungen, gerade mit Unterstützung von Inklusion, mit einer besseren Finanzierung von Bildung und weiteren Kernforderungen. Ja, gerade vor allem auch von Betroffenen und Verantwortlichen, unterstützt und untermauert. Die Petition hat, glaube ich, mittlerweile auch über 70.000 UnterstützerInnen. Mit vielen UnterzeichnerInnen aus Wissenschaft, aus direkter, angewandter Bildung und weiteres. Und ich sehe uns ein bisschen in der Verantwortung, das mit zu unterstützen. Und wenn wir schon so eine große Veranstaltung haben in Köln, wo wir auftreten können, wo ich dann unter anderem ja auch stellvertretend sprechen kann, dass wir da auch ordentlich die Werbetrommel rühren sollten und gucken sollten, dass wir so viele Leute wie möglich nach Köln kriegen und zeigen, wir sind da und wir setzen uns für die wichtigen Themen ein. Okay, danke dir. Gibt es Fragen, Anmerkungen aus dem Vorstandskollegium oder auch gerne aus dem ZuhörerInnenraum? Okay, ich habe eine. Unterstützen heißt, ich habe mir diese Webseite angeschaut. Unterstützen heißt einfach nur, dass wir dafür Werbung machen, da wird man nicht irgendwie so als unterstützende Partei oder sowas eingetragen, richtig? Zum jetzigen Zeitpunkt tut sich die Orga da noch ein bisschen schwer. Da geht es dann konkret tatsächlich um Unterstützung bei der Mobilisierung, also möglichst viele Leute für das Thema aufmerksam zu machen und hinzumobilisieren. Langfristig könnte sich das zu sowas wie Fridays for Future für Bildung organisieren. Zumindest sind wir bundesweit ziemlich gut aufgestellt. Und ich glaube, wenn wir da direkt von Anfang an mit unterstützen, hält uns das auch entsprechende Türen für später offen. Okay, und was dann zu tun wäre, wäre halt Social Media, sollen wir einen Blogbeitrag dazu auch machen mit, was weiß ich, einem Zitat von dir? Kriegen wir bestimmt hin. Also das ist ja nicht das Problem. Das ist ja jetzt eine Kleinigkeit, die eben fix geschrieben ist. Ja, okay. Ja, sonst noch Fragen jemand? Dann würde ich das mal abstimmen. Martin. Dafür. Wolf. Janis? Dafür. Sven? Ich bin als Antragsteller natürlich dafür. Toffer? Dafür. Ich bin auch dafür. Und Isan? Dafür. Gut, dann haben wir das einstimmig angenommen und werden die Werbetrommel rühren. Gut, weitere Anträge sehe ich jetzt hier nicht. Umlaufbeschlüsse hatten wir auch keine. Dann wären wir jetzt bei Aktuelles aus den Kommunen, Stadt, Land, Fluss, wie hier immer so schön steht im Pad. Gerne aus dem ZuhörerInnenraum. Gibt es irgendwas Neues? Plant ihr irgendwelche Infostände, Veranstaltungen? Also theoretisch können die Infos aus meinem Bericht zu Wuppertal noch übertragen werden. Also dass derzeit Gespräche laufen und Kennenlerntreffen zu einer entsprechenden Gründung des Regionalverbandes und dass da die Zustimmung existiert. Ja, macht Sinn, genau. Gut, dann werden wir voraussichtlich dieses Jahr noch eine Mitgliederversammlung in Duisburg haben und auch in Dortmund, aber ich glaube, da steht noch kein Datum fest. Nicht, dass ich wüsste, ne. Okay, dann habe ich mal Dax da im Sprechenraum. Hallo Marco, guten Tag, mein Name ist Martin Bernhard. Ja, du hast was zu berichten aus der Kommune. Ja, das kann man so sagen. Also mein Wikipedia-Account wurde gesperrt und ich habe geschrieben, womit die Piraten bei Deutschland sich befassen. Das ist ein Problem für mich. Ich wollte das nur mal berichten. Ja, das ist dann aber hier die falsche Satzung und auch der falsche Tagesordnungspunkt. Lippe gibt es ja nicht mehr. Ich bin jetzt in NRW. Ich muss das der nächsten Woche in Ordnung berichten. Ja, aber Wikipedia und Piratenpartei Deutschland, wir sind gerade bei dem Tagesordnungspunkt. Gibt es etwas Neues aus den Kommunen? Ich bin ja der Einzige in meiner Kommune. Das ist nicht böse gemeint. Ich gehe wieder runter. Ich wollte gar nicht stören. Danke, dass ich es kurz sagen durfte. Jo, danke dir. Gut, dann haben wir schon im PET protokolliert. Duisburg, Wuppertal, vielen, vielen Dank, Elga. Wir sprachen ja schon drüber. Und wenn ich jetzt keine Wortmeldung sehe, nein, sehe ich nicht, dann machen wir weiter mit Aktuelles zur Europawahl. Wir haben hier im PET einige Links zur Planungsseite vom Bund im Wiki. Wir haben ein Planungspad in NRW für unseren Anteil zur Europawahl. Es gibt Links zu den Unterstützungsunterschriften, wo man sich die runterladen kann, sowohl im Wiki als auch auf unserer Webseite. Ich hatte jetzt mal aufgeschrieben, Next-to-Do-Webseite. Ich habe das den Kolleginnen ja gestern Abend schon mal gezeigt. Die Übersichtsseite für die Webseite. Wir haben ja gesagt, wir machen ein bisschen auch was für Elder und Sven, eine Profilseite. Und dann müssen wir natürlich irgendwie auch so eine allgemeine Seite anlegen. Habt ihr euch das angeguckt? Ist das so okay? Kann man damit so arbeiten? Also ich erkläre dazu mal, das ist ja so eine Seite in Progress. Also momentan gibt es ja noch nicht so viel, wo wir verlinken können. Also es gibt noch kein Wahlprogramm, es gibt noch keine Kandidatenseite auf der Bundeswebseite, nur die habe ich nur gerade die Pressemitteilung verlinkt von der Aufstellungsversammlung. Und da sind halt noch so ein paar Platzhalter drin, wie Pirat werden oder so. Da kann dann später halt eben noch ein anderes Thema kommen. Mal sehen, was da noch so zur Europawahl angestellt wird. Vielleicht Links zu den Plakaten oder Flyern oder was auch immer. Ich würde, wenn ihr das soweit für gut befindet, würde ich das dann jetzt auch im Menü verlinken. Und dann müssen wir halt schauen, dass wir das immer so weiter ergänzen. Also ich finde die Idee mit den Kacheln ja ganz richtig toll, weil das macht es schön übersichtlich und einfach zu bedienen. Also dass wir das nochmal benutzen und nur eben anpassen, finde ich eine gute Idee. Wollen wir das Logo in der Mitte dann vielleicht zum EU-Logo machen und das noch rund machen? Ja, das ist irgendwie eirig geworden, ne? Ja, ich habe ja schon gesagt, wenn du da Unterstützung beim Bau der Seite brauchst, ich habe da ja ein paar Vorerfahrungen. Ja, ich habe ja im Grunde nur die Vorlage ergänzt, aber das ist immer alles, ich weiß nicht, es passieren so komische Sachen, ja, die Kacheln werden plötzlich länger oder die Überschriften sind plötzlich weiter unten oben und ich weiß nicht so genau, warum das dann so ist, ich kann dann nur einfach wieder eine Revision zurückgeben und von vorne anfangen, weil ich das nicht geklärt kriege, obwohl ich ein paar Probleme geklärt gekriegt habe. Das EU-Logo ist das allgemeine EU-Logo, oder? Genau, einfach dieses Piratenpartei-EU-Logo, wo quasi einfach die Sternchen drumherum sind. Ja, das macht Sinn. Das kann ich gerne auswechseln. Dann wird es wahrscheinlich auch wieder rund. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich einen hatte. Ich glaube noch nicht. Kriege ich noch Zugriff auf die Website? Dann kann ich dir da helfen. Ja, klar. Ja, hast du nicht? Nee, hast du wahrscheinlich noch gar nicht. Nee, machen wir. Ich gucke da gleich mal, dass ich dich da anmelde und ob das funktioniert mit der E-Mail. Das war ja beim Krennest alles nicht so einfach, aber ich denke, das sollte so klappen. Ja, gerne. Okay, ja gut. Gibt's sonst noch Kommentare? Ja, dann würde ich sagen, stelle ich das jetzt erstmal so online. Ich wollte dann noch so einen allgemeinen Text schreiben zur Europawahl, also wann gewählt wird und wen man wählen kann und so weiter und so fort. Das würde ich dann mit der AGÖ besprechen, dass es dann auch noch lektoriert wird. Ja, und Kandidatenseite, Sven Elder, das wäre vielleicht so das Nächste, was wir dann angehen müssen. Ist aber nicht so wahnsinnig eilig, denke ich. Wir denken uns dann so eine Art Steckbrief aus, also so ein paar Fragen an den Kandidaten. Und wir hatten ja auch überlegt, dass wir da von euch jeweils so ein kurzes Vorstellungsvideo bekommen. Genau, also auch für Elder einmal. Die Grundidee war so einen kleinen Steckbrief, aber vor allem mit einer Fokussierung auf also was bewegt einen, was hat einen in die Politik gebracht, was bewegt einen quasi die persönliche Seite und die persönliche Motivation aufzuzeigen. In einem Video kann das dann noch ein bisschen länger sein, wie in einem kurzen Steckbrief. was dann drunter wäre, einfach um zu zeigen, nicht nur, dass wir alle Leute mitmachen lassen, sondern dass wir auch einfach ganz normale, nahbare Personen sind und mit der Motivation eben zeigen, warum wir das alles überhaupt machen und dass es da eben nicht um eine Eigenprofilierung geht. Das klingt ja schon mal sehr gut, also schon einiges durchdacht. Aber ich denke mal, da werden wir uns ja nochmal auch noch häufiger noch zusammensetzen, auch allgemein mit den ganzen Kandidierenden, auch gemeinsam. Da gibt es ja definitiv noch paar Dinge, die noch dazukommen werden. Aber es sieht bis jetzt schon sehr, sehr gut aus. Ich danke auch schon mal für die ganze Tätigkeit, die da bis jetzt schon da reingeflossen ist und jede Menge Fleiß und Köpfchen, was alles drin ist. Super, danke. Ja, und dann kommen wir noch zu einer weiteren Sache, die ich denke, vielleicht sogar noch etwas dringender ist. Wir haben ja gesagt, wir möchten für unsere beiden NRW-Kandidaten Kopfplakate machen zur EU-Wahl und ich habe jetzt mal so auf unseren Zeitplan geguckt, wir wollen die ja auch fertig haben im November zur Marina, dass wir da was vorzeigen können, damit wir den Bedarf abfragen können. Fototermin solltet ihr schon so bis Mitte Oktober dann haben, denn so ein Fotografin braucht auch noch ein bisschen Zeit, die bearbeiten ihre Bilder und dann müssen wir auch noch jemanden finden, der das Plakat bastelt. Kriegt ihr das hin? Sagt einfach ja. Ja. Danke. Wir haben ja dieses Planungspad, wo diese Sachen auch drinstehen. Und die Isan und ich, wir haben uns in der letzten UA-Sitzung ein paar Gedanken gemacht, wenn ihr schon einen Fototermin habt, dass wir dann auch ein paar noch andere Bilder für Social Media haben wollen, für Sharepics. By the way, Elder, von dir gibt's nur, habe ich also sowohl im Vorstandsblog als auch auf der NRW-Webseite nur ein einziges Bild gefunden und das ist damals schon schlecht zusammengeklöppelt worden zur Landtagswahl 2017 mit dem entsprechenden Hintergrund. also da bräuchten wir halt eben... wir haben das so ein bisschen ausformuliert, was wir uns da vorstellen, wie diese dann Porträtfotos aussehen sollten. Wie gesagt, wenn dann schon ein Fotograftermin da ist, dann wäre das die passende Gelegenheit. Ja. Sven sagt gar nichts mehr. Okay, gibt's sonst noch was zur Europawahl? Dann haben wir noch sonstiges Wichtiges. Und zwar einmal den schon angesprochenen Landesparteitag 24.1. Wir hatten in der LAFO-Klausur uns sehr genau Gedanken gemacht, wann wir den denn am besten machen, weil wir haben eine Europawahl und darauf im Jahr eine Kommunalwahl. Und wir haben da mal ein Datum festgelegt, 20. 21. April, alternativ 13. bis 14. April. Müssen wir jetzt schauen und einen Raum finden. Es ist aber auch schon die Wiki-Seite angelegt. Das heißt, Anträge können jetzt jederzeit auch im Wiki gestellt werden. Und wir werden auch versuchen, noch weitere Bewerber für das Landesschiedsgericht zu finden. Auch da gibt es eine Kandidatenseite, wo man sich eintragen kann. Sven, du hattest hier was, eine Rückmeldung? Genau, da kann ich vielleicht ein bisschen schon anfänglich die Sorgen von den Schultern nehmen. Alessa hatte sich zurückgemeldet, die zwar jetzt schon wo eine Räumlichkeit in Kerpen eine Zusage hat, der Preis allerdings noch fehlt und sie versucht noch weitere Angebote aus den Behörden rauszuleiern. Zumindest die eine Räumlichkeit in Kerpen ist wohl schon mal geblockt. Ansonsten steht darunter noch, was halt vorhanden ist, also Bühne, kleine Küche im Foyer und im Nebenraum, entsprechende ÖPNV-Anbindung, Parkplätze, Lademöglichkeiten, barrierefreier Zugang soll gegeben sein und vorhandene Technik. Da stehe ich halt mit Alessa im Austausch. Ja, wunderbar. Das hört sich doch gut an. Ich glaube, in der Jahnhalle waren wir auch schon mal. Ich glaube, da hatten wir schon mal ein LPT. Ja, super. Die können auch gerne das Pad nutzen und da ihre Stichworte und sowas reinpacken. Kannst ja bei Gelegenheit ihr nochmal sagen, können die gerne nutzen. Gut. Und dann haben wir noch unter sonstigen Wichtigen einen Hinweis. Ich wurde da von Tatjana darauf aufmerksam gemacht, dass ich das nochmal erwähnen soll. Wenn ihr eine KMV plant, jetzt so hier Richtung Oktober, November und dazu die Mitgliederdaten braucht, bitte bräuchten wir bis allerspätestens 12.09. eure Anfrage, damit wir die noch bearbeiten können. Ansonsten geht es erst wieder im Oktober. Habe ich das so richtig gesagt? Sehr, sehr schön, danke. Sehr, sehr gerne. Gut, haben wir noch was für Sonstiges Wichtiges? Dann wären wir ja schon am Ende unserer Sitzung. Haben wir einen MÜ-Teil heute? Scheint nicht der Fall zu sein. Wunderbar. Dann können wir heute alle mal früh ins Bett. Gut, dann nächster Termin wäre überraschenderweise in 14 Tagen, das ist der 21. September, wieder im NRW Mumble und wieder um 20.30 Uhr. Und damit schließe ich die Sitzung heute um 21.15 Uhr. Vielen Dank.